Lektion 1 A1b Guten Morgen, mein Name ist Katadopoulos. Ich bin die diensthabende Ärztin hier auf der chirurgischen Station. Und Sie sind Frau Menzel? Ja, richtig. Ingrid Menzel. Frau Menzel, Sie sind am 14. März 1963 geboren, ist das richtig? Ja, das stimmt. Und ich wohne im Hüttenweg 23 und nicht Hüterweg. Der ist auch hier in Sanhofen? Ja, 00276 Sanhofen. Okay, Frau Menzel. Wo haben Sie denn aktuell Ihre Hauptbeschwerden? Hier unten. Im unteren Bauchbereich? Ja. Ist es der ganze Unterbauch, der schmerzt, oder finden Sie, dass es mehr in der rechten oder mehr in der linken Seite wehtut? Es ist eindeutig stärker rechts. Manchmal zieht es auch nach links rüber, aber eigentlich mehr rechts. Hier so unterhalb vom Bauchnabel.